Im Juni 2006 veröffentlicht der Ombudsrat, der die Einführung des neuen Arbeitslosengelds überwachen sollte, seinen Abschlussbericht. Der Rat kritisiert, dass es nicht genug öffentliche Beschäftigungsgelegenheiten gebe, dass die Bescheide zu schwer verständlich seien, dass für einen großen Teil der Langzeitarbeitslosen auch bei Besserung der Lage auf dem Arbeitsmarkt eine Rückkehr in den ersten Arbeitsmarkt in absehbarer Zeit nicht realistisch sei. Und dass die Software, die die Bundesagentur für Arbeit nutzte, keine Funktion habe, mit der man Sanktionen durchführen könne. Im Jahr 2007 werden die Hartz-IV-Sätze zum ersten Mal erhöht. Ich falle mit 13 Jahren immer noch in die unterste Kohorte und bekomme nun für Essen und Trinken statt 2,27 Euro pro Tag einen Cent mehr. 2,28 Euro. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit sagt gegenüber der dpa, dass er sehr zufrieden mit den Reformen sei. Der Übergang zum Fördern und Fordern sei gelungen.